Kundgabe 2317. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.04.1942. Verhältnis vom Menschen zu Gott wie vom Kind zum Vater. Das Verhältnis vom Menschen zu Gott soll gleich sein dem Verhältnis des Kindes zum Vater. Dann ist die kindliche Liebe Triebkraft, das zu tun, was der Vater verlangt. Und dann kann der Vater sein Kind auch so bedenken, wie es ein liebender Vater tut. Im gläubigsten Vertrauen soll das Kind zum Vater kommen und ihm seine Nöte vortragen, in der festen Zuversicht, dass ihm geholfen werde. Weil ein guter Vater sein Kind nicht in Not und Elend lässt und immer zur Hilfe bereit ist. Dieses innige Verhältnis zu Gott setzt den Glauben an ein liebevolles Wesen voraus, in dessen Macht es liegt, alles Üble vom Menschen abzuwenden. Und einen solchen Glauben segnet Gott, indem er das Gebet nicht unerfüllt lässt, das in solchem Glauben zu ihm gesandt wird. Je inniger die Hingabe des Kindes an seinen Vater ist, desto liebevoller nimmt sich der Vater des Kindes an. Denn es hat der Mensch nun aus eigenem Antrieb, aus freiem Willen das Urverhältnis hergestellt. Er hat den Erdenlebenszweck erfüllt, indem er die Trennung von Gott als dem Urgeist, aus dem er hervorgegangen ist, überbrückt hat und sich selbst durch die Gnade Gottes in einen Zustand versetzt, der ihm den Zusammenschluss mit Gott einträgt, so wie er das Erdenleben verlässt. Und es ist dies nur zu erreichen durch bewusstes Anerkennen und freiwilliges Unterwerfen einer Macht, die sich in väterlicher Liebe den Erdenmenschen zuneigt. Es muss das Verhältnis vom Kind zum Vater hergestellt werden, weil dies das Urverhältnis war, in welchem das aus Gott hervorgegangene Wesen frei und unvorstellbar glücklich war. Amen.